Zum Internationalen Frauentag 8. März besichtigten die Frauen der Vertretungen des UN-Kinderhilfswerkes, des UN-Bevölkerungsfonds, des UN-Entwicklungsprogramms, des Welternährungsprogramms und der Weltgesundheitsorganisation in der TVRK am 6. März die Pyongyang-Seitenspinnerei Kim Jong-suk.